Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il gab der internationale Einheitsverband der Koreaner eine Sondernummer der Monatszeitschrift Dongil heraus. In der Zeitschrift erschien das Sonnenporträt von Genossen Kim Jong-il. Außerdem waren in der Zeitschrift die Fotos von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die auf dem Weg für das Glück des Volkes zusammen sind, die Fotos von Genossen Kim Jong-il bei seiner energischen Vorstandsleitung der Truppen der Volksarmee, Fabriken und Dörfer und die Kunstwerke mit ihren Bildnissen zu sehen. In den Beiträgen mit verschiedenen Titeln, wie die Route der bedeutenden Tätigkeiten vom großen Herrführer Kim Jong-il und ein aufopferungsvolles Leben für das Glück des Volkes, wurde das revolutionäre Leben von Genossen Kim Jong-il vorgestellt, der sich durch seine energische ideologisch-theoretische Tätigkeit und hervorragende Führungskraft großartige Verdienste um die Verstärkung der Militärkraft, die Entwicklung der Politik, der Wirtschaft und der Kultur des Landes und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt erworben hatte. Die Zeitschrift meldete auch, dass zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il in Pyongyang mehrere Veranstaltungen einschließlich der zentralen Gedenkveranstaltung stattfanden.